Reinhard Appel, 1974 Intendant des Deutschlandfunks. Ich stehe hier, um im Namen der ARD, der Jury, zu ihrer mit großer Mehrheit getroffenen Wahl zu gratulieren, dem Preisträger Alfred Behrens zu der Auszeichnung und dem Bayerischen Rundfunk zu der Leistung, nun schon zum vierten Mal hintereinander für eine seiner Produktionen den so sehr begehrten Hörspielpreis der Kriegsblinden entgegennehmen zu können. Wie auch andere Beispiele zeigen, wird versucht, mit den vielfältigen Mitteln des Hörspiels verdeckte Trends der Gegenwart bloßzulegen. Das Hörspiel nutzt dafür auch die Möglichkeiten der Dokumentation, des Features und der Reportage, um auf mehr oder weniger unterhaltsame Weise soziale Realität kritisch oder auch provozierend wiederzuspiegeln. Manchen Kollegen von den Kulturressorts und manchen Autoren wäre schon zu wünschen, dass sie Erfahrungen im Umgang mit Fakten sammeln, so wie es umgekehrt etliche vordergründig aktuell tätige Kollegen gut vertragen könnten, gelegentlich in Kulturredaktionen zu weitergehenden Hintergrundbetrachtungen herausgefordert zu werden. Dadurch könnte auch der müßige Streit über die Priorität der aktuellen Programme und der Kulturprogramme in den Funkhäusern abgebaut werden. Am Anfang meiner Amtszeit als Intendant, ich komme ja vom politischen Journalismus, habe ich fest mitgestritten um diese Priorität. Speziell in unserem Sender plädierte ich beispielsweise für die stündliche Nachrichtensendung, also auch um 21 Uhr. Aber der Hörspielredakteur kämpfte für die Möglichkeit, auch Hörspiele über 60 Minuten hinaus senden zu können. Und sein wohl auch pädagogisch gemeintes Argument war schließlich, Hörspiele sind auch Nachrichten. Dem möchte ich nicht widersprechen, welche Inhalte im Hörspiel auch behandelt und welche technischen Möglichkeiten auch benutzt werden. Ich kenne inzwischen viele Definitionen über das Hörspiel, vom Platzhalter der Fantasie bis zu der Definition, Hörspiel ist eine Möglichkeit, deren Ausnutzung jeder Autor neu erfinden kann. Ich darf vielleicht auch im Kreis von Hörspielautoren, die ja ebenfalls heute unter uns sind, eine neue Definition hinzufügen. Hörspiele sind Variationen über Nachrichten der Zeit. Da ich von Befürchtungen gelesen habe, die Kulturprogramme im Hörfunk, zu denen ja auch das Hörspiel als besonders prominente und sich ständig weiterentwickelnde Sparte gehört, befinden sich in der Defensive und könnten eingeschränkt werden, darf ich hierzu ein paar persönliche Bemerkungen machen. Ich teile die Ansicht, dass Kultursendungen nicht zugunsten von populären Unterhaltungssendungen mit dem Argument verdrängt werden dürften, die Mehrheit wolle lieber Unterhaltung. Denn ich meine auch, dass das Entscheidungsprinzip von Mehrheit und Minderheit der politischen Willensbildung dient, nicht aber der Urteilsfindung, denen Rundfunkprogramme dienen. Hierfür ist diese Unterscheidung von Mehrheit und Minderheit, meine ich, unbrauchbar. Wenn wir unsere Programme allein nach dem Mehrheitsprinzip ausrichteten, wäre es tatsächlich schlimm, um gerade die oft teuren, von Minderheiten bevorzugten kulturellen Sendungen bestellt. Dieses Ergebnis sollte allerdings das Bemühen nicht ausschließen, auch in kulturellen, die Zeichen der Zeit deutenden Sendungen von einer immer größer werdenden Zahl von Hörern verstanden zu werden. Gerade die ständig zunehmende Informationsflut, die auf uns Bürger einstürzt, bedarf der verschiedenartigen, auch hintergründigen Erläuterungen und Einordnung durch unabhängige Journalisten und Publizisten in unseren Programmen. Angesichts verkürzter Arbeitszeiten und zunehmender Freizeit kann die Konsequenz hieraus nur Ausbau und nicht Einschränkung auch der kulturellen wie der informierenden und unterhaltenden Programme heißen. Ich bin überzeugt, dass meine Kollegen in der ARD nicht anders urteilen und ermuntere die hier anwesenden Autoren fortzufahren, dem Hörspiel den Platz einzuräumen, den es in unserem Programm bisher gehabt hat und weiter haben sollte.